Der kleine Drache Kokosnuss, die Expedition auf dem Nil. Und davon lese ich mal jetzt das erste Kapitel, das heißt das Flugmobil. Manometer, brummt der kleine Fressdrache Oskar und wirft wütend sein Buch in den Sand. Immer schlafe ich beim Lesen ein. Was ist denn das für ein Buch? Fragt das Stachelschwein Mathilda. Ach, über so einen blöden Pharao. Ich soll einen Aufsatz über den schreiben, voll langweilig. Missmutig blickt Oskar über den Strand der Dracheninsel. Wann hat dieser Pharao denn gelebt? Fragt der kleine Drache Kokosnuss. Oskar schaut in das Buch. Vor 4500 Jahren. Er hat sich eine riesengroße Pyramide bauen lassen. Wir könnten doch eine Zeitreise ins alte Ägypten machen mit unserem Laserphaser. Was ist ein Laserphaser? Den Laserphaser hat Kokosnuss von dem außerirdischen Bobby geschenkt bekommen. Der kleine Drache Kokosnuss im Weltraum heißt das Buch. Damit kann man durch die Zeit reisen. Dort triffst du den Pharao persönlich und dann schreibst du den besten Aufsatz der Welt. Hm, eine Forschungsreise, sagte Mathilda. Aber wie wollen wir den Pharao finden? Wir fliegen zu den Pyramiden, sagte Kokosnuss. Und womit wollen wir fliegen? Kokosnuss grinst und antwortet mit einem Drachenei. Den ganzen Tag über hämmern, sägen und schrauben die Freunde in der Werkzeughöhle. Am Abend schieben sie ein seltsames Gefährt ins Freie. Die Hälfte der Schale eines riesen Dracheneis, aus der ein Mast mit Rotorblättern ragt. Unten sind Räder angebracht und an der Seite ein Lenkpropeller. Sieht aus wie ein Hubschrauber, sagt Oskar. Und du bist sicher, dass dieses Ding fliegt? Fragt Mathilda. 100 Pro, sagte Kokosnuss. Während Kokosnuss und Mathilda in das Flugmobil steigen, betätigt Oskar eine kleine Kurbel an der Vorderseite. Er dreht einmal, zweimal, dreimal mit Schwung und schon rattert das Triebwerk los. Flink klettert er zu den anderen in die Kanzel. Ab geht die Post, ruft Kokosnuss. Das Flugmobil steigt in die Luft und zischt davon. Hui, es fliegt toll, ruft Mathilda. Nicht lange und die Dracheninsel sieht aus wie ein winziger Fleck im unendlich Blau des Ozeans. Noch in der Nacht erreichen die Freunde Afrika. Sie überfliegen die Wüste Sahara und am nächsten Morgen erkennen sie einen Fluss, der sich wie ein blau-grünes Band durch das Land schlängelt. Der Nil, staunt Mathilda, es ist der längste Fluss der Erde. Wenn wir dem Nil nach Norden folgen, sagt Kokosnuss, dann kommen wir irgendwann zu den Pyramiden. Sind wir schon in der Vergangenheit? Fragt Oskar. Nein, aber gleich, sagt Kokosnuss und holt den Laserphaser hervor. Die Freunde rücken eng zusammen. Kokosnuss gibt die Anzahl der Jahre ein, die sie in die Vergangenheit reisen wollen, und drückt auf den roten Knopf. Es kribbelt auf der Haut und plötzlich sind alle drei verschwunden. Natürlich sind Kokosnuss, Mathilda, Oskar und das Flugmobil nicht wirklich verschwunden. Sie sind noch an derselben Stelle, im Himmel, über Afrika, doch nun in einer anderen Zeit, 4500 Jahre früher. Achtung, schreit Mathilda. Kokosnuss reißt das Steuer herum. Durch den Zeitsprung sind sie mitten in eine Schar Wildgänse geraten. Panisch flattern die Gänse um das Flugmobil herum. Kokosnuss versucht, ihnen auszuweichen und verliert dabei die Kontrolle über die Steuerung. Haltet euch fest, ruft der kleine Drache. Ich versuche eine Notlandung im Fluss. Mit hoher Geschwindigkeit stürzt das Flugmobil auf das Wasser. Es hüpft dreimal wie ein flach geworfener Kieselstein und dreht sich dabei wie ein Karussell. Der Mast und das Seitenruder brechen samt Rotorblätter ab. Die Abenteurer werden in der Eierschale hin und her geschleudert, bis das Gefährt endlich auf dem Fluss austrudelt. Vorsichtig blickt Mathilda über den Rand. Ach du grüne Neune, murmelt das Stachelschwein. Wir sind mitten auf dem Nil gelandet. Traurig betrachten die Freunde ihr Flugmobil. Der Mast, die Rotorblätter, das Seitenruder, der kleine Propeller, alles ist futsch. Nur das Drachenei selbst ist übrig. Unser Drachenflugmobil ist nur noch eine schwimmende Eierschale, sagt Mathilda. Hm, murmelt Oskar, wir bewegen uns trotzdem. Die Strömung, ruft Kokosnuss, wir treiben von selbst zu den Pyramiden. Und was ist das für ein Rauschen da vorne, fragt Mathilda und zeigt auf eine Stelle, auf die sich ihre Eierschale zubewegt. Oh, murmelt Kokosnuss, das hört sich an wie, Mathildas und Oskars Augen weiten sich. Stromschnellen! Vor ihnen tauchen große Felsen auf. Das Rauschen wird lauter und die Strömung stärker. Immer schneller treiben sie auf die Felsen zu. Weg hier! Schreien die Freunde und versuchen verzweifelt, mit ihren Händen gegen die Strömung anzupaddeln. So schaffen wir das nicht, ruft Kokosnuss. Der kleine Drache packt sich ans Seil, wirft das eine Ende Mathilda und Oskar zu und fliegt mit dem anderen Ende in Richtung Ufer. Doch das Seil ist zu kurz. Kokosnuss schafft es nicht bis ans Land. Verzweifelt versucht er, die Eierschale abzuschleppen, aber die Strömung ist stärker. Nur noch wenige Meter und die Schale wird an einem mächtigen Felsen zerschellen. Kokosnuss, zieh! Rufen Mathilda und Oskar. Zieh! In diesem Augenblick schwirrt ein weiteres Seil durch die Luft und schlingt sich um den fliegenden Kokosnuss. Huch, ruft der kleine Drache, wo kommt das denn her? Am Ufer steht ein dunkelhäutiger Junge, der das Seil spannt und Kokosnuss samt Eierschale zu sich heranzieht. Bravo, Kokosnuss, ruft Mathilda, du schaffst es. Das bin ich gar nicht, ruft der kleine Drache zurück. Er hält das Seil, das zu Mathilda und Oskar führt, mit aller Kraft fest. So werden Kokosnuss und die Eierschale von dem unbekannten Jungen langsam ans Ufer gezogen.